Bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Kanner. Ich bin als Assistenzärztin tätig hier. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Kurz zum Ablauf würde ich Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ja, Frau Doktor, mein Name ist Wehner. Tut mir leid, aber ich kriege sehr schlecht Luft, deswegen kann ich vielleicht nicht so gut auf Ihre Fragen antworten. Okay. Ich habe schwere Luftnot. Okay, können Sie Wehner. bitte Wehner. nehmen? Okay, Herr Nehmann, ich werde Sie jetzt Monitor anlegen und ich Ja. gebe Ihnen Sauerstoff ab. Das wäre sehr gut, ja. Ja, danach vielleicht, wenn Sie besser fühlen, können Ja. wir unsere Gespräche weiterführen. Okay, mit Sauerstoff geht es ein bisschen besser jetzt, habe ich gemerkt. Ich Okay. versuche, soweit es geht, Ihnen zu antworten. Ja, ich beeile mich auch. Aber ich habe immer noch Luftnot, aber es geht jetzt. Ich hoffe, ich kann Ihnen antworten auf alles. Ja, können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, mein Name ist Herbert, schreibt sich Herbert, Herbert. Und mein Nachname ist Wehner, schreibt sich Wehner, Wehner. Wiener. Ja. Wann sind Sie genau geboren, Herr Wiener? 1.8.48. Wie groß und wie schwer sind Sie? Also ich war mal 1,75 Meter und wiege ungefähr 90, so 90, 92 Kilogramm. Ja, was würdest du uns sagen? Ja, diese Luftnot, die habe ich seit jetzt so ungefähr 3, 4 Stunden massiv. Und wie Sie sehen, kriege ich auch in Ruhe keine Luft. Und das war jetzt vor 4 Stunden, war das jetzt noch kein Problem für mich. Und was vielleicht vorher war, also ich hatte heute Morgen schon starke Kopfschmerzen gehabt und auch ein bisschen Übelkeit, Schwindel. Wenn ich atme, merken Sie auch, dass das so, als ob da voller Schleim wäre, die Bronchien, aber ich habe nicht so viel Ausfuhr. Wenn was kommt, dann ist es eher so schaumig, was ich abhuste. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht warm an. Okay, wie fühlen Sie sich allgemein? Fühlen Sie sich krank? Also jetzt aktuell seit heute Morgen geht es mir sehr, sehr schlecht, ja. Vorher war ich einigermaßen fit. Ja, ist es Ihnen dafür einen Auslöser aufgefallen? Aber ich weiß es nicht, Frau Doktor. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Okay. Der Luftnot Welche, habe ich erstmal. ja. Sie, haben Sie Brustschmerzen vielleicht? Also ich kriege schlecht Luft, aber so richtig Schmerzen kann ich nicht sagen, nein. Haben Sie solche Beschwerden erstmal gehabt, Das ist das oder? erste Mal, dass ich solche Probleme habe, ja. Und ja, Sie haben keine Brustschmerzen und ja. Ich kriege nur schwer Luft. Ganz schwer. Sind Sie verletzt? Verletzung habe ich nicht, nein. Haben Ich habe keinen keine. Unfall gehabt, nein. Ja, vor dem Luftnot haben Sie etwas Schweres gehoben oder? Kann ich nicht sagen, nein, kann ich mich nicht erinnern, dass ich was gemacht habe. Nee. Und ja, haben Sie Probleme mit dem Schlucken? Habe ich nicht gemerkt, Frau Doktor. Also ich habe jetzt auch nicht Ja, viel gegessen. vor 4 Stunden etwas Medikamente oder Ungewöhnliches Ja, gegessen. ich hab viele Medikamente, also manchmal bin ich da auch nicht so ganz sorgfältig und lasse mal ein paar Tabletten weg. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daher kommt. Ich habe viele, viele Tabletten und manchmal vergesse ich dann auch, um Tabletten einzunehmen. Nur zuletzt hatte ich wegen Rückenschmerzen nochmal Ibuprofen genommen. Aber die Rückenschmerzen sind bei mir chronisch, da habe ich immer Schmerzen schon gehabt. Okay. Normalerweise benutzen Sie Inhalationsspray? Eigentlich Haben habe ich. Sie Probleme atmen? Eigentlich habe ich von der Atmung her keine Probleme so gehabt. Oder haben Sie Probleme Herzen? Spüren Sie jetzt Herzrasen auch? Also ich glaube schon, dass das Herz schnell pumpt momentan, ja, habe ich das Gefühl, ja. Ich spüre das richtig hier. Muss man sich übergeben? Also ich habe Übelkeit, aber ich muss nicht erbrechen. Ja, haben Sie in den Beinen Schwellungen bemerkt? Jetzt aktuell habe ich keine Schwellung im Bein. In der letzten Zeit haben Sie eine Langreise gemacht? Nein, ich war zu Hause jetzt. Nicht verreist. Sind die Schmerzen zu Hause aufgetreten? Also Schmerzen habe ich jetzt nur im Rücken, das habe ich seit vielen Monaten schon, aber in der Brust habe ich keine Schmerzen. Ja, sind die Luftnot zu Hause aufgetreten? Ja, zu Hause, ja. Ja. Heute Morgen war noch, also keine Luftnot, jetzt seit 4 Stunden habe ich Luftnot, ja. Okay. Haben Sie keine Probleme mit dem Rachen? Spüren Sie Schmerzen in den Rachen? Im Rachen? Ja. Rachenbereich, ja. Kann ich nicht sagen, nein. Wie sieht Ihr Auswurf aus? Also, leimig? Mir war so Schaum. Also, ich habe in meiner Lunge brodelt, wenn Sie hören. Sie hören ja auch, es ist so richtig brodelt, aber ich habe nicht so viel Auswurf. Wenn was kommt, kommt so ein bisschen schaumig. Aber es ist jetzt kein Eiter oder sowas. Also, ich habe jetzt keine Auswurf wie bei Bronchitis oder sowas. Das ist nicht so. Ja, mein Kopf ist ganz rot, wie Sie sehen. Ich habe Kopfschmerzen auch, ja. Okay. Haben Sie Bluthochdruck? Ich habe Bluthochdruck, ja. Ich nehme auch 4 Tabletten gegen Bluthochdruck ein, ja. Oh, 4 Tabletten. Sind Ihr Blutdruck gut eingestellt oder nicht gut? Manchmal ja, manchmal nein. Ich muss nicht sagen. Also ich kontrolliere auch nicht so oft, leider. Okay, ich muss unser Gesprächskurs unterbrechen. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Okay. Also Blutdruck ist jetzt ein bisschen hoch. Ich gebe Ihnen einen Blutdruck. 220 zu 140, ja, hat er. 220 zu 140. Okay, jetzt werde ich Ihnen einen Blutdrucksenkenden Tablet. Okay. Können Sie bitte kaumen und schlucken. Okay. Was für Medikamente nehmen Sie gegen Blutdruck? Ich muss meine Liste mal rausholen. Also ich habe hier einmal Candesartan. Dann habe ich Amlodipin. Ich habe Torazemid. Ich habe Aspirin 100. Und dann habe ich noch ein Cholesterin-Medikament, Atorvastatin. Wissen Sie, okay, das habe ich online zu Cholesterin-Medikamenten. Ja, Siri ist jetzt mal leise. Also Atorvastatin habe ich noch. Und dann habe ich jetzt wegen der Rückenschmerzen Ibuprofen genommen. Und dann habe ich noch meine Insulinmedikamente noch, wegen Zucker. Okay. Seit wann spritzen Sie Insulin? Ungefähr seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Vorher hatte ich Tabletten, aber jetzt hat der Hausarzt gesagt, ich muss Insulin spritzen. Können Sie hinlegen? Das wird ein bisschen schwierig, wenn ich mich hinlege, habe ich dann Luftnot. Ich würde lieber sitzen bleiben, wenn es geht. Ja, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Gehen Sie Toilette oft? Also ist normal, ich muss nachts nur 1 bis 2 Mal raus. Das ist aber schon länger. Ja, wie ist das Verdauungssystem? Alles in Ordnung? Da hatte ich jetzt bis heute keine Schwierigkeiten gehabt. Heute habe ich Übelkeiten, habe ich nicht gegessen. Ich meine, verändert sich Ihr Schüttelverhalten in der letzten Zeit? Bis gestern war alles normal. Okay. Und Herr Wenner, wie ist Ihr Appetit? Heute schlecht, sonst ist er zu gut. Ich esse viel leider. Mhm. Deswegen auch ein bisschen Übergewicht. Mhm. In der letzten Zeit haben Sie etwas zugenommen, oder? Sind Ihr Gewicht immer gleich? Ungefähr gleich. Wechselt zwischen 90 und 92 wechselt es bei mir. Mhm. Können Sie gut schlafen? Haben Sie Probleme? Ja, ich habe Schlafstörung. Ja. Also mhm. Heute nehmen Nacht Sie auch. Etwas Medikamente ein? Habe ich früher mal genommen, aber die helfen auch nicht. Deswegen nehme ich jetzt zuletzt nichts ein. Ich kann durchschlafen. Ich wache sehr oft auf nachts. Seit wann leiden Sie daran? Oh, das sind schon einige Jahre, 2, 3 Jahre bestimmt, habe ich schon Schlafstörungen. Mhm. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Alltag? Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe früher Stress gehabt, aber ich bin in Rente. Jetzt habe ich jetzt kein Problem mit der Arbeit. Okay. Arvena, ich möchte wissen, Ihre Gesundheitszustand. Sind Sie allergisch gegen Medikamente oder Lebensmittel? Nein, habe ich keine Allergien. Mhm. Sind Sie vollständig geimpft? Ich meine gegen Kindheitskrankheiten und Corona? Corona, ja. Andere Kinderkrankheiten weiß ich nicht genau. Mhm. Ist so lange her, ich kann mich nicht erinnern. Mhm. In den letzten Wochen haben Sie eine Erkältung gehabt oder nicht? Nein, kann mich nicht erinnern. Mhm. Keine Erkältung. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Oh, schon lange her. Da bin ich am Blinddarm operiert worden. Da war ich noch junger Mann mit 22. Und dann ist die Galle mal operiert worden. Da war ich auch so ungefähr 50 Jahre alt. Ist auch schon über 20 Jahre her. Ja, könnten Sie bitte diese weitere Operation nennen? Die Gallenblase ist operiert. Gallenblase. Ja, da die Steine. Mhm. Und ja, ich möchte wissen über Ihre Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie, Herr Weiner? Ich habe mal geraucht, habe aber aufgehört. Da war ich mit 60 Jahren, als ich in Rente ging, habe ich aufgehört, ja. Vor 10 Jahren habe ich aufgehört. Vor 10 Jahren habe ich aufgehört, ja. Mhm. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Also ich habe zwischendurch auch mal aufgehört zu rauchen, einige Jahre dann wieder geraucht, sehr unterschiedlich. Wenn ich mal alles zusammenzähle, würde ich sagen, habe ich vielleicht im Stück 10 oder 15 Jahre geraucht. 15 Jahre? Ja. Wie viele Zigaretten? Halbe Schachtel, eine Schachtel maximal. Mhm. Okay. Trinken Sie Alkohol? Also nur Bier. Mhm. Regelmäßig oder gelegentlich? Ja, doch. Zwei, drei Flaschen pro Tag trinke ich Bier. Zwei, drei Flaschen? Ja. Mhm. Mhm. Seit wann trinken Sie? Oh, schon immer. Mein Leben lang. Ungefähr 40 Jahre, 50 Jahre? Ja, 50 Jahre bestimmt schon, ja. Ja. Das ist recht viel. Ich empfehle Ihnen, Ihren Alkoholkonsum beschränken. Oh, ich trinke nur Bier mit wenig Prozent. Das ist kein richtiger Alkohol. Aber Alkohol schadet Ihre Gesundheit. Sie sollten darauf achten. Bisher Sie haben zwei chronische Krankheiten. Ja. Ja, deswegen ich empfehle Ihnen. Ja, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Ja. Nein, habe ich keine genommen bisher. Okay, Harvina, ich möchte wissen, Krankheiten Ihrer Eltern. Hatten Ihre Eltern chronische Krankheiten? Aber mein Vater weiß ich nicht, der ist relativ jung gestorben beim Verkehrsunfall. Das tut mir leid. Die Mutter, die ist gestorben, auch jetzt schon lange her. Die hatte Zucker auch wie ich und die ist dann am Schlaganfall gestorben auch. Mhm. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Geschwister noch, die sind jünger als ich. Aber zu denen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Mhm. Wissen Sie nicht über Ihre Gesundheit? Nein, weiß ich nicht. Ja, was sind Sie schon Rente, Herr Wenner? Was sind die von Beruf? Also ich war lange Bürgermeister. Also war Politiker, ja. Mhm. Das war sehr stressige Arbeit. Damals war stressig, aber jetzt seit ungefähr 10 Jahren arbeite ich nicht mehr. Okay, sind Sie verheiratet? Ja. Leben Sie mit Ihrer Frau? Ja, mit meiner Frau zusammen, ja. Haben Sie Kinder? Ja, die Kinder sind auch schon erwachsen, ja. Sind Ihre Kinder gesund? Ja, die haben keine schweren Krankheiten, nein, gesund. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei. Söhne, Tochter? Sohn und Tochter, ja. Okay. Machen Sie regelmäßig sportliche Aktivität? Eigentlich nicht, nein. Ab und zu mal Kegeln mit den Freunden, aber das ist nur alles Kegeln? Kegel. Was für Sport? Kegeln? Kennen Sie nicht Kegeln? Ich habe nicht gehört. Vielleicht können Sie bitte ein Wort erklären. Das ist so ähnlich wie Bowling. Kennen Sie Bowling? Ja, Bowling. Ich kenne das. So ähnlich wie Bowling ist das, ja. Okay. Ja, Herr Wenner, für mich alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie noch was hinzufügen? Ja, es geht schon ein bisschen besser, Frau Doktor, aber ich habe immer noch starke Luftnot. Und ich glaube, Sie wollen mich auch im Krankenhaus behalten heute, nehme ich mal an. Dann muss ich noch anrufen zu Hause, dass Sie Bescheid wissen. Ja, was kann ich Ihnen sagen, wie lange ich im Krankenhaus bleiben muss? Das hängt von Ihrer Befunde, Ihrer Untersuchungen ab. Deswegen, ich vermute, Sie haben erhöhte Blutdruck als Folge können eine Lungenödeme können entstehen. Deswegen, Sie müssen... Was ist das Lungenödem, Frau Doktor? Ich kenne das nicht. Lungenödem, was ist das? Ist das was Schlimmes oder? Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, dass Sie hierher gleichzeitig gekommen sind. Ja, das kann es gefährliche Situationen führen, aber wir können einfach mit den Medikamenten diese Beschwerden abgeheilt werden. Machen Sie sich keine Sorge. Also geht es wieder weg, meinen Sie, ja? Ja, aber Sie sollten immer Ihren Blutdruck mehr achten. Okay. Vielleicht Sie sollten Ihre Beweglichkeit mehr achten. Und okay, gesunde Ernährung. Wenn die Luftnot besser wird, mache ich alles, was Sie sagen, Frau Doktor. Ja. Nur die Luftnot muss besser werden, so kann ich nicht bleiben, ja. Ja, das werde ich machen. Sie bleiben hier. Und wenn es passiert, wir können einfach eingreifen. Und okay. Ja, ich komme Ihnen gleich zurück. Was sind noch für Untersuchungen geplant für heute, dass ich meiner Frau sagen kann, was noch gemacht wird? Können Sie mir da helfen? Ja, ich werde erst Sie körperlich untersuchen, danach ein paar Labor und bildgebendes Verfahren durchführen. Ich würde ein EKG schreiben. Okay. Je nach den Ergebnissen von Untersuchungen würde ich Ihnen sicher die Diagnose mitteilen und ich werde auf die Therapie weiter planen. Okay, ja, machen Sie mich gesund, Frau Doktor, bitte. Ja, natürlich, wir sind deswegen hier. Okay, vielen Dank. Haben Kollegen andere Fragen? Herr Wenner, Ihre Beschwerden begannen heute Morgen mit Kopfschmerzen und Schwindel und Sie haben seit 4 Stunden starke Atemnot. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. Haben Sie Gleichgewichtsstörungen oder Koordinationsprobleme? Also schwindelig ist mir, wenn ich aufstehe, ja. Also ansonsten habe ich jetzt keine anderen Probleme. Wie sieht Ihre Schwindel aus? Dreht sich alles, wenn ich aufstehe. Wie? Ihre Kopfschmerzen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Ja, 1 bis 10. Und können Sie die Schmerzen genau beschreiben? 6, 7 pochende Schmerzen, vor allen Dingen hier vorne habe ich Schmerzen. Pochende? Ja. Und mein Kopf ist ganz rot, ne, wie Sie sehen. Ja. Haben Sie geschwollene Beine? Nee, das hat die Frau Doktor schon gefragt. Meine sind nicht geschwollen. Okay. Was gibt es noch für Fragen? Haben Sie viel getrunken, gegessen? Essen war bis gestern normal. Trinken war auch normal. Haben Sie alle Vorerkrankungen gefragt vom Patienten? Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen. Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie und andere Vorerkrankungen gibt es. Hyperlipidämie, ja. Ich hatte mal so eine Art Schlaganfall, aber ist dann an einem Tag wieder weggegangen. Also war eine TIA. Ja. Und dann hat er noch obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, hat Maske immer nachts, ja. CPAP, und hat wegen einer Krebserkrankung bekommt er noch so eine Chemotherapie einmal pro Woche und hat deswegen eine, kriegt er ab und zu Bluttransfusionen auch. Okay. Also ist anämisch. Ihre Herzrasen oft gehabt, oft auftreten. Sind Ihre Herzrasen oft Nein. getreten? Nur heute gemerkt, so Herzrasen, ja. So Herzpochen, Klopfen. Klopfen. Ganz stark, ja. Klopfen. Irgendwelche Aspirin, außer Aspirin, andere Blutverdünnungsmittel? Sonst keine momentan, ne. Okay. Ja. Das war's. Können wir als das Gespräch anfangen, Sultan? Wenn keine Fragen sind, weiter, ja, können wir machen, gerne. Mhm. Wann haben Sie letztes Mal Blut übergetragen? Ja, vor einer Woche. Vor einer Woche? Ja. Ambulant, ambulante Chemotherapie. Guten Tag. Herr Oberarzt, ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten, Herr Herbert Wehner, vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Herbert Wehner ist 75 Jahre alt, 1,75 Meter groß, 92 Kilo schwer. Herr Wehner stellte sich bei uns wegen vor 4 Stunden plötzlich aufgetretener Ruhedysne mit klopfende frontale Kopfschmerzen, Nausea und Vertigo und Schäume Ausfuhr vor. Herr Wehner solche Beschwerden erstmal gehabt. Früher hat er keine Beschwerden mit dem Atmen und Herz. Auf die Nachfrage gibt er an, Herzrasen zu haben. Und Herr Wehner berichtet, dass er Seit zwei Jahren Durchschlafstörung habe. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Er habe keinen Stress bei der Arbeit und im Alltag. Er hat Nokturie, aber diese Beschwerden schon bei ihm in langer Zeit bekannt. Herr Wenner, habe keine Allergien und er ist gegen Corona vollständig geimpft. Es sind bei ihm arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2 und Hyperlipidämie und transitorische ischämische Attacke, obstruktive Sleep Apnoe Syndrom bekannt. Er nehme drei Antihypertensive, Candesartan, Amlodipin, Torazemid und er nimmt Aspirin 100 Milligramm Tablet ein, Atorvastatin Tablet ein. Seit 5 Jahren spritze er Insulin nach Schema und er benutzt beim Schlafen CPAP. Und er ist extra falsch. Ja, früher habe er 15 Jahre 10 und 20 Zigaretten geraucht. Vor 10 Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört. Er trinke regelmäßig bis 3 Flaschen Bier seit 50 Jahren. Drogenkonsum wurden verneint. Es sind bei ihm eine Appendektomie mit 20 Jahren erfolgt und eine Cholezystektomie vor 15 Jahren erfolgt. Sein Vater ist als Folge von Verkehrsunfalls gestorben. Seine Mutter hatte Diabetes mellitus und sie ist an Apoplex gestorben. Er hat zwei Geschwister, aber hat er keinen Kontakt mit ihnen. Er ist jetzt in Rente und er ist Bürgermeister. Vor 10 Jahren hat er in Rente gegangen. Er ist verheiratet, lebt mit ihrer Frau. Er habe zwei erwachsene Kinder, die gesund sind. Er macht keine regelmäßige sportliche Aktivitäten. Als Hobby macht er Kenner. Und ja, meine Verdachtsdiagnose lautet hypertensive Entgleisung mit akutem Lungenödeme. Als Differentialdiagnostisch kommen akute Myokardinfarkt und akute Lungenembolie in Betracht. Meine Verdachtsdiagnose zur Abklärung würde ich als den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung erwarte ich erhöhte Blutdruck und in den Lungen erwarte ich feuchte Rasselgeräusche. Wie sind die feuchten Rasselgeräusche, die Sie bei ihm hören, beim Lungenödem? Rall, wie meinen Sie? Inspiratoire? Nee, Sie haben gesagt feuchte Rasselgeräusche? Ja, Inspiratoire. Ja, das ist immer inspiratorisch. Ja. Feuchte Rasselgeräusche gibt es ja auch bei Pneumonie zum Beispiel, ja? Ja. Und wie sind die beim Lungenödem? Sind die gleich wie bei Pneumonie? Kann sein, aber manchmal sind die ein bisschen anders. Es gibt so zwei, also die feuchten Rasselgeräusche. Fein, fein meinens. Fein oder grob? Mhm, fein. Was würden Sie erwarten beim Lungenödem? Beim Lungenödem, ich erwarte feine. Das ist meistens ein grobblasiges Rasselgeräusch, ja? Das ist ein richtiges grobblasiges. Ja. Ja. Hm? Und er habe keine Beinschwellung. Und ja, ich werde alle Laboruntersuchungen durchführen. Sie haben ja schon mal am Anfang dem Patienten Sauerstoff gegeben, haben Blutdruck gemessen. Ja, und dann haben Sie ihm was zum Blutdrucksenken gegeben, gell? Ja. Was haben Sie ihm gegeben zum für Blutdrucksenkung dem Patienten? Captopril-Tablet. Okay. Hm. ACEMA, ha? Mhm. Captopril ist ACEMA. ACEMA. Ist das erste Wahl bei der hypertensiven Entgleisung Captopril? Wir sollten die... Mit Lungenödem vor allen Dingen. Was ist dann so, was wird man da eher geben? Ja, normalerweise, wir sollten Nitroglycerin IV-Infusion geben. Ja, oder auch jetzt mal in der Notambulanz auch mal Spray, kann man machen. Mhm. Ja. Mhm. Oder man kann auch Calcium-Antagonisten geben, so Nitrendipin oder Nifedipin hat man früher gegeben, als Zerbeißkapsel, richtig, ja. Mhm. Aber Nitro wäre gut, auch vor allem beim Lungenödem wäre es gut, glaube ich, ja. Mhm. Gut, und dann würden Sie was weitermachen, wenn es nicht sinkt oder nicht so gleich gut geht? Was kann man noch machen beim Lungenödem, bei hypertensiver Entgleisung? Ja, Diuretik, ja. Ja, genau. IV-Infusion geben. Genau, ja. Ja. Gut, das wären so die ersten Maßnahmen, die Sie bei hypertensiver Entgleisung machen. Worauf sollten Sie achten bei hypertensiver Entgleisung? Wenn der hat jetzt Blutdruck von 220 zu 140, haben Sie gemessen, ja? Wir sollten den Blutdruck nicht schnell senken. Warum nicht? Ja, entstehen eine Hirnödeme, wenn wir schnell gesenkt werden. Ja, richtig, ja. Gut, jetzt haben Sie ein bisschen gesenkt. Jetzt haben Sie gesagt, machen Laboruntersuchungen. Wonach gucken Sie beim Labor? Bei Lungenödem gibt es da spezielle Laborwerte, die Sie bei Lungenödem, die Ihnen helfen beim Lungenödem? Ja. Oder warum machen Sie Labor bei den Patienten? Das hat einen anderen Grund. Ja, Ausschluss meiner Verdachtdiagnose. Troponinwerte und D-Dimer und LDH, BNP würde ich bestimmen. Ja, richtig, ja. Mhm. Und ich habe schon EKG geschrieben. EKG hat einen tachykarden Sinusrhythmus, ja? Ja, Sinustachykardie. Sinustachykardie, genau. Mhm. Und jetzt haben Sie noch Laborabgaben. Was machen Sie noch normalerweise? Also neben körperlichen Untersuchungen, an Untersuchungen machen Sie noch was? Labor, EKG und? Echo, wo würde ich? Was machen Sie? Echo. Echo, ja, okay. Ja. Mhm. Und was macht man auch noch oft? Weil manchmal ist nicht ganz klar, ob es vielleicht doch Pneumonie ist oder nicht. Na, natürlich Röntgenaufnahme, korrekt. Ja. Was erwarten Sie bei Lungenödem im Röntgen? Bei der Lungenödem erwarte ich Verschattung, besonders Hilarsbereich bis periphere Bereich, vaskuläre Erweiterung. Gegebenenfalls erwarte ich bilaterale pleurale Ergus und Kardiothoracic Index kann es erhöht sein. Ja, okay. Sehr gut, ja. Okay. Gut, dann haben Sie das Echo gemacht. Mhm. Was erwarten Sie beim Echo? Bei der Echo erwarte ich linken Hammer, Verdickung Und Ejektionsfraktion kann es gesenkt werden, ein bisschen. Ja, und kann sein, ja. Aortenstenose. Kann man manchmal sehen, als Ursache, wenn es so ist, genau, ja. Was denken Sie, was oder andere sehen, hat Hinweise auf, wie Kollegen schreiben, Rechtsherzbelastung oder auch Linksherzbelastung mit Vorhofdilatation und so weiter, ja, kann man manchmal sehen. Oder auch Klappen, sag ich mal, Fehler, die vielleicht Ursache sein könnten für das Lungenödem. Was denken Sie, war bei dem Patienten der Auslöser für das Lungenödem? Können Sie bitte die Frage wiederholen? Warum hat der Patient ein Lungenödem bekommen? Ist es bei jedem Patienten mit Hypertonie so möglich oder erwartet? Oder warum ist es bei ihm passiert, bei dem Patienten, dass er ein Lungenödem bekommen hat? Die Patientin hat auch Diabetes mellitus. Ja. Und ja, ihre Blutdruckwerte kontrolliert mit drei Medikamente. Das ist ein großer Risikofaktor. Ja, das stimmt. Ja. Aber was ist bei dem Patienten vielleicht passiert? Das hat er Ihnen auch gesagt, als Sie ihn gefragt haben. Wegen Transfusion. Ja. Das kann eine Sache sein, aber die ist jetzt eine Woche her, deswegen ist es eher unwahrscheinlich. Aber indirekt haben Sie recht, wenn die Transfusion wegen Anämie gemacht worden ist und er immer noch eine Anämie hat, dann ist es so, dass er leichter dekompensieren kann, ja? Bei der Herzinsuffizienz, die latent ist. Das kann sein. Aber was ist bei dem Patienten noch passiert? Sie haben ja gefragt, ob er Medikamente nimmt und so weiter. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat gesagt, Ihre Medikamente ist nicht gut, Ihre Blutdruck ist nicht gut eingestellt. Ja, was hat er noch gesagt? Er hat trinke viel Alkohol. Ja, also 2 bis 3 Flaschen Bier ist in Deutschland nicht viel, ja? Das ist normal. Das ist normal in Deutschland. Das ist kein Alkohol. Das ist Wissen nur. Aber was hat er hat gesagt. Schlaganfall. Das ja, aber er hat irgendwas gesagt, so ganz leise mal. Mit den Medikamenten. Hat er die regelmäßig eingenommen? Er hat gesagt, er macht mit Medikamenten manchmal so, vergisst er sie, hat er gesagt. Gell? Ich habe das nicht gehört. Er hat zwischendurch gesagt, manchmal die Medikamente, da ist er nicht so genau, lässt sie auch mal weg. Also er hat seine Medikamente nicht genommen. Okay. Das ist bei dem die Ursache, ja. Also Incompliance vom Patienten und dann hat er wegen der fehlenden Blutdruckmedikamente ist er hypertensiv entgleist. Mit diesen ganzen Nebenfaktoren, die auch eine Rolle spielen natürlich. Ja. Alle Risikofaktoren gibt es aber. Alter, Alkoholik, Vorgeschichte, Rauchen. Also was er auch noch hat, das habe ich jetzt hier nicht gesagt, weil ich habe den Fall von der Klinik mitgebracht, das ist ein Patient, den ich so mitgebracht habe. Der hat auch eine chronische Niereninsuffizienz, hat er auch, ja. Ein Faktor für die Dekompensation vielleicht, ja, wenn das die Nieren nicht so gut arbeitet, ja. Also er hat viele Baustellen, Anämie, Diabetes, Krebserkrankungen, Chemotherapie. Ja, genau. Ja, was machen Sie, wenn der Patient mit Nitro nicht gut wird? Also Blutdruck sinkt nur ein bisschen, ist auf 180 zu 100. Was machen Sie dann? Und er hat Angst. Ich werde eine kardiologische Konsultation. Das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Das hilft immer. Da gibt es noch andere Medikamente, die Sie einsetzen können, ja, so Notfallmedikamente. Kennen Sie da welche? Wenn Nitro nicht hilft zum Beispiel. Ja, jetzt fällt mir leider nicht ein. Also was man machen kann, ist Urapidil, genau, hat der Kollege schon geschrieben, oder auch zum Beispiel Katapressan, ja? Katapressan. Weiß ich nicht, was es ist, aber wir haben Katapressan, ist auch ein Medikament. Frohsemd hat schon die Kollegin gegeben, hat ein bisschen geholfen, aber nicht viel. Meistens ist mit Nitro und Frohsemd in der Regel zu beherrschen oft, ja. Ja. Was ist so noch eine Differentialdiagnose bei Patienten, die so mit Luftnot kommen und so brodeln, also ich so, richtig so Rastelgeräusche, die man schon so ohne Stethoskop hören kann. Was ist da manchmal eine Differentialdiagnose, wichtige Differentialdiagnose? Asthma-Attack. Asthma, genau. Ja, genau. Da gibt es ja auch den berühmten Begriff Asthma cardiale auch, gell? Mhm. Weil es ja manchmal so ähnlich klingt. Ja? Ja. Kann manchmal auch Mischbild sein von beiden. Da ist der Dr. Mahmoud Experte dafür. Deswegen gibt er gleich Cortison und lasse ich es gleich beides. Stimmt oder stimmt nicht? Nicht. Antolin. Ja. Dr. Sultan hat Pneumonie und deswegen ich. Aber Sie sind Notarzt. Nein, nicht. Sie sind Notarzt, Sie kennen sich mit Notfall gut aus. Okay. Aber war gute Vorstellung, oder? Also ich glaube, es hat alle wichtigen Sachen gesagt. Ja? Ja. Aber weniger lateinische Wörter. Hast du sie benutzt? Ja. Nee, hat viele benutzt, lateinische. Ich hätte zum Beispiel statt Vertigo hätte ich auch Schwindel gesagt. Weil Oberarzt muss nicht unbedingt Vertigo hören, aber es ist gut, wenn ich es sage. Ja. Eben also, das haben alle Wörter müssen wir lateinisch. Müssen alle in Lateinisch gesagt werden, ja? Und sagen Sie auch, was haben die Kollegen letztens gesagt, als ich gefragt habe? Bauchschmerzen zum Beispiel, ja? Abdominalge. Das sagt kein Mensch hier in Deutschland. Ja? Brustschmerzen. Also sagt kein Mensch Abdominalgie, ja? Das heißt Bauchschmerzen hier in Deutschland. Ja. Vielleicht in Düsseldorf heißt es so, aber die wollen die Leute ein bisschen verrückt machen. Ich glaube nicht so. Alle Berichte schreibt die andere Prüflinge manchmal mit Fachbegriffen, manchmal Umgangssprache. Also manchmal muss man auch die deutschen Begriffe nehmen. Also gerade so zum Beispiel das Klassiker Abdominalgie, das benutzt kein Mensch in Deutschland in der Klinik, ja? Das sagt man nicht. Ja. Und klingt nicht so gut. Eine Kollegin hat gesagt, Cephalgie, der Prüfer. Cephalgie ist schon eher, also man kann, also Cephalgie ist schon eher ein Begriff, das man benutzen kann. Ja, aber Abdominalgie, no way. Also das ist kein Begriff, in dem man in der Normalmedizin arbeitet hier in Deutschland. Es sei denn, es will jemand extra hören. Aber machen Sie so, wie die das wollen, ja? Ja. Nicht, wie es gut ist. Machen Sie so, wie die das wollen. Wir können nicht planen. Wir haben andere Stimmung bei der Prüfung, deswegen. Das stimmt, dann sagen Sie immer, oh, Entschuldigung, ich wollte Abdominalgie sagen statt Bauchschmerzen. Hier können Sie sagen. Oder machen beide, sagen Sie Patienten mit Bauchschmerzen ja, oder auch Abdominalgie, dann ist gut, dann ist alle zufrieden. Ne? Ja. Okay, aber es war gut, also ich denke, dass das für die Prüfung kein Problem sein sollte jetzt. Ja. Ich hoffe.